Erster Salomo sagte, Gott wollte in einer dunklen Wolke wohnen. Zweiter aber, ich habe ein Haus für dich gebaut. Du kannst dort für immer wohnen. Dritter, der König drehte sich um. Er segnete alle Menschen aus Israel. Alle Menschen standen da. Vierter, er sagte, lobt Gott, den Gott von Israel. Er hat meinem Vater David ein Versprechen gegeben. Er hat es jetzt getan. Fünfter, Gott sagte, ich habe mein Volk aus Ägypten geholt. Ich habe früher keine Stadt für einen Tempel gewählt. Ich habe auch keinen Anführer gewählt. Sechster, aber jetzt habe ich Jerusalem gewählt. Mein Name soll dort sein. Und ich habe David als König gewählt. Siebter, mein Vater David wollte einen Tempel für Gott bauen. Achter, aber Gott sagte zu David, es ist gut, dass du das willst. Neunter, aber du wirst den Tempel nicht bauen. Dein Sohn wird den Tempel für mich bauen. Zehnter, Gott hat sein Versprechen gehalten. Ich bin jetzt der König nach meinem Vater David. Ich habe den Tempel für Gott gebaut. Elfter, ich habe die Kiste mit Gottes Regeln in den Tempel gestellt. Das ist die Abmachung mit Israel. Zwölfter, Salomo stellte sich vor den Altar von Gott. Alle Menschen sahen ihn. Er hob seine Hände hoch. 13. Salomo hatte ein Podest aus Kupfer gebaut. Er kniete vor allen Menschen nieder. Er hob seine Hände zum Himmel. 14. Er sagte, Gott von Israel, es gibt keinen Gott wie dich. Du hältst deine Abmachung. Du bist gut zu deinen Dienern. 15. Du hast dein Versprechen an David gehalten. Du hast es gesagt und du hast es getan. 16. Gott, halte bitte auch dein anderes Versprechen an David. Ein Sohn von David soll immer König sein. Aber sie müssen nach deinen Regeln leben. 17. Gott von Israel, lass dein Versprechen an David jetzt wahr werden. 18. Kann Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Der ganze Himmel ist zu klein für dich. Dieser Tempel ist erst recht zu klein. 19. Aber bitte höre mein Gebet, mein Gott. Höre auf meinen Ruf und meine Bitte. 20. Bitte schaue Tag und Nacht auf diesen Tempel. Du hast gesagt, mein Name soll dort sein. Höre auf die Gebete an diesem Ort. 21. Höre auf mich und auf dein Volk Israel. Wenn wir hier beten, dann höre uns im Himmel. Höre uns und vergib uns. 22. Jemand macht vielleicht einen Fehler gegen seinen Nachbarn. Er muss dann einen Eid vor deinem Altar schwören. 23. Dann höre im Himmel zu. Entscheide, wer Recht hat. Bestrafe den Schuldigen und hilf dem Unschuldigen. 24. Vielleicht verliert dein Volk einen Krieg gegen Feinde. Das passiert, wenn sie Fehler gegen dich machen. Wenn sie dann hier beten, 25. Dann höre im Himmel zu. Vergib deinem Volk Israel ihre Sünden. Bringe sie zurück in ihr Land. 26. Vielleicht regnet es nicht mehr, weil sie gesündigt haben. Wenn sie dann hier beten und ihre Sünden lassen, 27. Dann höre im Himmel zu. Vergib deinen Dienern. Zeige ihnen den guten Weg. Schicke wieder Regen auf das Land. 28. Vielleicht gibt es Hunger oder Krankheiten im Land. Vielleicht kommen Feinde oder Insekten fressen das Getreide. 29. Wenn dann ein Mensch oder das ganze Volk betet. Wenn sie ihre Hände zu diesem Haus ausstrecken, 30. Dann höre im Himmel zu. Vergib ihnen. Gib jedem Menschen, was er verdient. Du allein kennst die Herzen der Menschen. 31. Dann werden sie dich ehren. Sie werden immer auf deinen Wegen gehen. Sie werden lange in diesem Land leben. 32. Auch Fremde werden von deinem großen Namen hören. Sie kommen aus fernen Ländern hierher. Sie werden an diesem Tempel beten. 33. Höre sie im Himmel. Tue alles, was der Fremde dich bittet. Dann werden alle Völker dich kennen und ehren. 34. Dein Volk zieht vielleicht in einen Krieg. Sie beten dann in Richtung dieser Stadt und dieses Tempels. 35. Dann höre ihr Gebet im Himmel. Hilf ihnen in ihrem Kampf. 36. Alle Menschen machen Fehler. Wenn dein Volk sündigt, wirst du vielleicht böse. Feinde nehmen sie dann gefangen und bringen sie weg. 37. Vielleicht denken sie in dem fremden Land nach. Sie sagen, wir haben Fehler gemacht und waren böse. 38. Sie kommen mit ganzem Herzen zu dir zurück. Sie beten in Richtung von ihrem Land und diesem Tempel. 39. Dann höre ihr Gebet im Himmel. Hilf ihnen und vergib deinem Volk ihre Sünden. 40. Mein Gott, bitte sie uns jetzt an. Höre auf die Gebete an diesem Ort. 41. Komm jetzt an deinen Ruheplatz, Gott. Komm mit deiner mächtigen Kiste. Deine Priester sollen sich freuen. 42. Gott, schicke deinen gewählten König nicht weg. Denke an deine Liebe zu deinem Diener David.